Pressing macht Druck. Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst. Xenophobie und Rassismus. Antisemitismus und Homophobie. Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk. 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg. Ja, seid gegrüßt, liebe Hörer des Bermudafunk, zur Februar-Ausgabe von Pressing. Auf den Antennenfrequenzen 89,6 und 105,4 MHz oder ihr hört uns über Kabel oder den Livestream in der Erstausstrahlung am 2. Februar 2021. Hört ihr die Sendung zu einem anderen Zeitpunkt, dann läuft sie in der Wiederholung. Hört ihr Pressing nicht auf Bermudafunk, dann läuft die Sendung im Austausch. Ja, für eine erinnerungskulturelle Arbeit mit jungen Fußballfans aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Kraichgau hat sich unter dem Hashtag Sahor Erinnern für die Zukunft eine Projektgruppe gebildet. Organisiert wird das Projekt von Zentropa. Zentropa ist ein in Österreich eingetragener Verein zur Erforschung und Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleuropa. Neben dem Wiener Hauptbüro unterhält Zentropa Büros in Budapest, Washington und Hamburg. Leiter des Büros in Hamburg ist Maximilian von Schöler, der in Zusammenarbeit mit dem Eintracht Frankfurt Museum und unterstützt durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft am 27. Januar, also zum Holocaust-Erinnerungstag, eine Kick-Off-Veranstaltung mit über 40 Multiplikatoren und Netzwerkpartnern gestartet hat. Ja, und vor diesem Kick-Off-Event hat sich Pressing mit Maximilian von Schöler von Zentropa, Jutta Stier, Alte Synagoge Steinsfurt e.V. und Carsten Lindwurm, Fanbetreuer der TSG Hoffenheim, unterhalten. Ja, 27. Januar, Tag der Erinnerungskultur. Ja, immer wieder gute Aktionen, die da von Seiten des Fußballs initiiert werden. Aber ja, leider fehlt oft die Nachhaltigkeit. Wichtige Veranstaltungen finden statt, sind aber dann auf diesen Zeitabschnitt begrenzt. Ja, welche Möglichkeiten der Erinnerungsarbeit in der Metropolregion gibt es da über den Tag hinaus? Maximilian von Schöler von Zentropa. Also wir als Projektbündnis Zentropa mit lokalen Bündnissen, mit der TSG Hoffenheim, mit der Alten Synagoge Steinsfurt, mit der Agentur für jüdische Kultur, mit dem Büro für Erinnerungskultur und Akteuren aus dem schulischen Bereich und dem Fanprojekt Hoffenheim. Also unser Anliegen ist eben definitiv, wie du es angesprochen hast, diese erinnerungskulturellen Projekte letztendlich zu verstetigen und fest in Fanstrukturen zu verankern, sodass sie eben nicht nur am 27.01., der ja letztendlich national begangen wird als Gedenktag, nicht nur auf der sportlichen Ebene, sondern auch auf der politischen und vielen anderen Zusammenhängen, sondern dass eben letztendlich bewusst gemacht wird, dass das Erinnerungskultur, das Gedenken, das Engagement im Stadion, soziales Engagement, politisches Engagement, sportliches Engagement halt was ist, was das ganze Jahr stattfinden kann und soll. Und natürlich ist es einfacher, wenn es da Rahmenstrukturen gibt, wenn es eine Gruppe gibt, die sich zusammenfindet und gemeinsam aktiv wird. Und diese Rahmenbedingungen wollen wir schaffen. Wir wollen verschiedene interessierte Jugendliche, junge Fußballfans aus der Region zusammenbringen in Workshops und wollen sie zusammen letztendlich Ideen erarbeiten lassen, wie man natürlich auch den 27.01., aber eben generell sozusagen Erinnerungskultur ins Stadion und ins Fußballumfeld tragen kann. Wir wollen die Akteure vor Ort mit der jüdischen Kultur in der Region wieder in Verbindung setzen. Wir wollen ihnen bewusst machen, welchen Beitrag die jüdische Kultur in der Region gespielt hat, auch in ihren Vereinen. Und wir wollen sie einfach interessieren für diesen Teil der Geschichte, der eben nicht überall, aber vielmals eben nicht mehr sichtbar ist, weniger angesprochen wird. Genau, also das ist unser generelles Anliegen und das soll natürlich auf Langzeit, also auf Nachhaltigkeit hin ausgerichtet sein. Insofern sind, wie ich schon angesprochen habe, ist es uns eben sehr wichtig, dass wir grundsätzliche Strukturen schaffen, dass wir Akteure finden, die langfristig aktiv sind, die miteinander was bewegen wollen, im Fußball und selber im Stadion, aber auch im Fußballumfeld. Und das möglichst an vielen Stellen in der Metropolregion und im Kraichgau. Ja, das war jetzt in Zeiten von Pandemie schwer. Ich denke, auch der ganze Erinnerungstag hat darunter etwas gelitten. Aber das Projekt konnte da trotzdem starten, zumindest mal. Naja, die Projektidee ist letzten Sommer entstanden. Da gab es eine Ausschreibung von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft. Und da ging es eben um Coalition Building, also um letztendlich die Förderung von Koalitionen, von Strukturen. Da haben wir diesen Antrag gestellt, der zunächst gar nicht unbedingt auf Fußball begrenzt war, aber das war das, was der Stiftung am besten gefallen hat und letztendlich, wie sich rausstellt, auch was bei uns auf große Gegenliebe stößt. Und alles, was Planung angeht und so, war jetzt nicht großartig schwer. Wir konnten uns natürlich nicht persönlich treffen, aber über Online-Medien funktioniert das ganz gut. Also wir haben einen stetigen Austausch gehabt, wir haben stetig das Projekt vorangetrieben. Was für uns jetzt, schon eine Herausforderung ist, wie die konkrete Projektimplementation läuft. Wir haben am 27.01. morgen eine Kickoff-Veranstaltung für Multiplikatoren und Netzwerkpartner, über die wir eben oder mit denen zusammen wir interessierte Jugendliche finden wollen. Und die war eigentlich natürlich physisch mal angedacht. Das ist dann relativ schnell klar geworden, dass das so nicht passieren kann. Dann haben wir eben eine Möglichkeit gefunden, das online zu machen in Zusammenarbeit mit dem Eintracht Frankfurt Museum. Hat vielleicht sogar den Vorteil, dass wir so mehr Teilnehmer bekommen, gerade auch an so einem ohnehin vollen Tag und auch in Anbetracht dessen, dass die Leute ja aus unterschiedlichen Ecken kommen und die tatsächliche Projektumsetzungsphase soll dann auf jeden Fall mit tatsächlichen Zusammenkünften, mit Treffen eben in den Workshops stattfinden. Wir haben das jetzt auf die Zeit, also den Beginn auf die Zeit nach Ostern gelegt, einfach um uns ein bisschen Puffer zu schaffen und einfach mal zu gucken, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir im Frühjahr und dann auch im Sommer eine Situation haben, in der es zumindest möglich ist, mit kleineren Gruppen dann auch wirklich in Präsenzworkshops zu arbeiten. Aber gleichzeitig werden wir, und das haben wir parallel immer mitgedacht und mitgeplant, eben auf alle gegebenen Situationen reagieren. Sollte es nicht möglich sein, dann werden wir eine Möglichkeit finden, das online durchzuführen. Ich glaube, es war auch erstmal so, dass am Anfang, also sage ich jetzt mal pandemiebedingt, am Anfang wirklich alles stillstand, aber man konnte ja auch nicht absehen, wie lange das geht. Und irgendwann muss man ja dann auch wieder ins Arbeiten kommen. Und inzwischen sind ja wirklich auch alle Firmen mit digital und man sieht auch, wie viel da wirklich auch möglich ist, was man da noch machen kann. Und dass selbst so eine Veranstaltung, wie sie jetzt dann morgen stattfinden kann, in der Form digital stattfinden kann, hat man sich vielleicht Anfang März auch noch nicht gedacht, aber es ist ja schon auch Wahnsinn, wie das dann sozusagen auch innerhalb kürzerer Zeit zu einer gewissen Normalität wird und auch zu einer Bereicherung ja irgendwo ein Stück weit auch, weil man selbst auch mal an, was weiß ich, Fortbildung oder auch an solchen Projekten teilnehmen kann und auch was mitnehmen kann, obwohl man selber nicht vor Ort sein muss. Ja, Carsten Lindwurm, direkt mal die Frage, Fußball, ja. Die jüdischen Wurzeln sind eigentlich recht tief. Der Kicker wurde ja von jüdischen Mitbürgern damals gegründet. die ja, Juden waren auch begeisterte Fußballer, aber ja nicht unbedingt nur aus der Begeisterung heraus haben Juden angefangen zu kicken, sondern weil auch schon recht früh der Antisemitismus gerade im Turnersport vertreten war. Ja, aber trotzdem ist wohl im Fußball der Antisemitismus immer noch am verbreitesten. Eigentlich ein Widerspruch. Ja, kann prinzipiell ein Widerspruch sein, aber sage ich jetzt mal, es ist ja in der Tat so, dass die, also ich meine, was du ansprichst, ist ja Walter Bensemann als Gründer des Kickers und sage ich jetzt mal, gibt ja ganz, ganz große Beispiele auch, die Fußballer wie jüdischer Herkunft sozusagen sind und Julius Hirsch, also gerade sage ich jetzt mal in der badischen Region, Julius Hirsch, Gottfried Fuchs und ja, das ist in der Tat so, dass die Tonner da früher aktiv wurden und warum dann der Antisemitismus trotzdem, sage ich jetzt mal, im Fußball lang noch eine Rolle gespielt hat, gerade in den Fernkurven, ist, denke ich, kann ich gar nicht so einfach sagen, aber dadurch, dass es sozusagen auch grundsätzlich natürlich ein Querschnitt der Gesellschaft ist, der ins Fußballstadion geht, ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da auch ein gewisser Querschnitt vorhanden ist. Später auch noch so, gerade so mit dem Blick auf die 80er, 90er, wo ja, sage ich jetzt mal, die Hooligan-Szene noch sehr aktiv war, die auch sehr eng natürlich zum Teil auch verknüpft war mit rechten Strukturen, mit rechten Hooligans. Und deswegen ist es wahrscheinlich schon etwas, was dort länger geblieben ist und deswegen dort vielleicht auch präsenter war wie jetzt in anderen Sportarten. Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Die Leute von früher waren auch fiese Typen, deutschnational und auch Antisemiten. Und ihnen missfiel das englische Spiel, und sie wollten den Fußball verbieten. Die Leute von früher, sie turnten verbissen, sie waren freundlos und zornig und überhaupt sehr verkniffen. Vom Sport neuer Art, zu spielen im Park, wollten sie deshalb nichts wissen. Doch die Gentleman-Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Das ist nur eine Mode und schnell vorbei, das dachten die Bürger um 19.03. Doch Arbeiterschüler und die Gentleman-Spieler, sie liebten die Fußlümmelei. Und die Gentleman-Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Kosmopoliten, dabei sehr modern, das sah man in Deutschland damals sehr gern. Und Fußball hat Stil und ist lang gefehlt und man konnte sich nicht gegen wehren. FC Bundesliga, Hearst Vienna, Hamburger FC, Britannia, FC Victoria, FC Harmonia, FC Harmonia. Spieler treffen sich im Park, Sonntagnachmittag. Und bald überall trat man gegen den Ball, am Sonntagnachmittag. Die Gentleman-Spieler, ja, die Gentleman-Spieler. Du hast schon die 80er, 90er Jahre angesprochen. Da ja, war es ziemlich verbreitet, der Antisemitismus in den Kurven. Man hat jetzt, also gerade durch die Ultrabewegung, meine ich, hat sich da vieles auch zum Positiven gewandelt. Oder wie ist da dein Eindruck? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde auch sagen, dass das mit Sicherheit maßgeblich was mit den Ultras zu tun hat. Ich würde aber auch eine Lanze für die Fanprojekte brechen, die, sage ich jetzt mal, seit den 80ern, 90ern ja dann auch sozusagen mit der sozialen Arbeit, mit Kurven, sozusagen da eine tragende Rolle auch spielen. Ich denke, es ist eine gute Symbiose, die sich da auch gebildet hat. Dadurch haben sich natürlich auch erste antirassistische Gruppen gebildet, die sozusagen auch gar genau Schwerpunkte gesetzt haben und auch einen Gegenpol zu diesen Hools auch zum Teil setzen wollten. Und ich denke, da ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Ich würde auch schon fast so weit gehen und sagen, dass, sage ich jetzt mal, zumindest was den Profifußball anbelangt, sage ich jetzt mal, offener Rassismus oder Antisemitismus eigentlich kaum noch eine Rolle im Stadion spielt. Ich würde nicht sagen, dass er weg ist, aber auf jeden Fall nicht in irgendeiner Weise vergleichbar ist mit früher. Und da haben genau die Gruppen natürlich auch einen entscheidenden Punkt dazu. Aber es ist trotzdem auch so, dass es nie ganz verschwunden ist. Also es gibt natürlich trotzdem auch Standorte, wo man das Gefühl hat, da ist auf jeden Fall relativ viel rechte Struktur auch noch vorhanden. Und sage ich jetzt mal, was man so über die letzten Jahre zumindest auch so mitbekommt, ist, was gerade so in dieser Kampfsport-Geschichte MMA sozusagen, dass es da auch neuere rechte Strukturen auch gibt, die sich an manchen Standorten wieder auch breit machen und damit auch wieder zum Tragen kommen und dann sozusagen natürlich auch so eine Gewaltfrage innerhalb der Kurven sozusagen auch wieder stellen. Also da gibt es ja schon auch Beispiele, wo das, sage ich jetzt mal, auch in den letzten 10 Jahren Thema war. Aber grundsätzlich, auch wenn ich einen harten Vergleich ziehen würde zwischen dem Besuch eines Fußballspiels heute als, sage ich jetzt mal, objektiver Betrachter und eines Fußballspiels Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, würde ich sagen, ist das schon ein massiver Unterschied. Ein wahnsinnig positiver Schritt auch einfach, der da vollzogen wurde. Ja, wenn wir den Bogen weiterspannen, jetzt vom Fußball oder vom Sport ein bisschen weg, das jüdische Leben war immer Teil in Deutschland. Mannheim galt zum Beispiel als Jerusalem des Westens und ja, viele alte Mannheimer waren mit Juden befreundet und ja, das vielfältige Leben war eigentlich hat jahrhundertelang die Gesellschaft mitgeprägt. Ist dann ja in der NS-Zeit zerstört worden und weitgehend aus dem Leben verschwunden. Ja, nur auch Synagogen sind natürlich zerstört worden. In Mannheim wurde relativ früh schon wieder eine aufgebaut, aber in Hamburg zum Beispiel wurde erst 2020 wieder Initiative gestartet, also 80 Jahre nach der Zerstörung mit einem Wiederaufbau zu beginnen. Jutta Stier, wie viele Wurzeln sind noch bei uns in der Region vom jüdischen Leben erhalten geblieben? Unsere Region war sehr stark bestimmt vom jüdischen Leben. Das war sehr präsent. Der Kraichgau war eine Region, schon allein die Tatsache, dass wir so viele ehemalige Synagogen auch hier noch haben, zeigt ja schon, dass wir ein reges jüdisches Leben haben. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg nach der NS-Zeit, nach dem Holocaust, sind nur wenige wieder zurückgekehrt. Ich denke, in unserer Region, jetzt im Kraichgau, jetzt mal Heidelberg und Mannheim rausgenommen, leben so gut wie keine mehr. Also in Zinsheim sind derzeit, glaube ich, zwei Bürger gemeldet, die Judentum als Religion angegeben haben. Deswegen auch die Frage, deswegen ist auch keine neue Synagoge gebaut worden, denn eine Synagoge wird nur dort gebaut, wo Menschen ihre Religion auch leben möchten. Und das war halt einfach hier nicht mehr der Fall. Deswegen hat es ja jetzt auch so lange gedauert, nachdem wir doch einen sehr großen Zuzug von Bürgern bekommen haben, vor allen Dingen aus Osteuropa, die der jüdischen Religion angehört haben, dass jetzt wie in Mannheim ja auch die Gemeinde wieder gewachsen ist und groß geworden ist. Aber das sind ja nicht unbedingt diejenigen, die vor dem Nationalsozialismus, also die Familien, die hier gelebt haben, dass die wieder zurückgekehrt sind. Das haben wir so gut wie gar nicht. Ja, jetzt vielleicht auch eine generelle Frage. ja, so Einzelheiten aus dem jüdischen Leben sind ja den meisten Menschen eigentlich relativ unbekannt. Ja, aber Gründe zum Beispiel Juden abzulehnen oder Israel zu delegitimieren, findet man an jeder Straßenecke. Wie könnte man das verbessern? Also das ist sicher eine Schwierigkeit. Also ich möchte auch nicht immer sofort die Gleichsetzung zwischen, was weiß ich über die Religion des Judentums und den Staat Israel. Für mich persönlich ist es natürlich sehr stark miteinander verwoben und trotzdem kann es, sage ich mal, differenziert betrachtet werden. Also ich bin auch Lehrerin an der Schule und in allen bundesdeutschen Bildungsplänen ist das Judentum sowohl in Religion, Ethik, wie auch in Geschichte verankert. Und im Prinzip wird sehr viel darüber gelehrt. Die Schüler lernen auch viel, aber so wie das in vielen anderen Fächern auch ist, wenn es nirgends praktiziert wird und nirgends anschaubar wird, dann verschwindet es einfach auch wieder. Ja, wenn halt bei uns nirgends ein Chanukka-Leuchter steht, also in unserer Region in Berlin steht, ja jetzt Gott sei Dank immer einer, dann vergisst man auch, was dieses Fest eigentlich bedeutet, obwohl man es ja schon mal in der Schule gelernt hat. Und die Auseinandersetzung mit dem Staat Israel, da denke ich, steckt auch ganz viel, ja, ich sag's mal so, Stammtischdiskussionen dahinter, dass man sich über diesen Konflikt oder über die Geschichte des Staates Israel einfach auch viel zu wenig informiert und auch die Problematik, die dahinter steckt, einfach gar nicht erkennt, sondern doch zu ganz schnellen Urteilen manchmal kommt. Ich würde auch, also ein Problem in Deutschland sehe ich ganz klar darin, dass häufig das Judentum sozusagen aus so einer Opferperspektive betrachtet wird. Mhm. Juden sind die, die hier mal gewohnt haben, die dann im Holocaust vernichtet wurden. Und das wiederum tatsächlich führt auch in dieser Israel-Diskussion häufig dazu, ne, dass aus diesem, das waren die Opfer und jetzt sind es die Täter, da so eine Verstärkung gemacht wird, die natürlich A, nicht zulässig, B, einfach falsch ist. Aber das ist halt ein ganz wichtiger Ansatz auch von unserem Projekt, dass wir eben darstellen und vermitteln wollen, wie Juden in der Region gelebt haben und nicht eben ausschließlich, wie Juden ermordet worden sind. Wir wollen zeigen, an welchen Orten jüdisches Leben existiert hat und in welcher Form. Und wir hoffen, dass eben gerade über dieses Medium Fußball eben auch, sagen wir mal, populär transportieren zu können. Und grundsätzlich geht es darum, je mehr man über etwas weiß, desto differenzierter und klarer kann man sich damit auseinandersetzen und darüber sprechen. Man kann einfach besser kritisieren, man kann besser dafür oder wie auch immer argumentieren. Und das ist ein ganz großes Anliegen von uns. Wir brauchen keinen Stammtisch, wir brauchen Leute, die ein fundiertes Wissen haben, die Lust auf Projekte haben, die eben auch in der Lage sind, anderen Leuten dann zu einfach was zu erklären, was zu erzählen, was beizubringen. Darum geht es uns. Und ich denke, dass das einer der wichtigsten Ansätze ist, eben um auch gegen Misskommunikation, Missinformation und einfach falsche Fakten vorzugehen. The war was lost. The treaty signed, I was not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. I had to leave my life behind. I dug some graves you'll never find. The stories told with facts and lies. I had a name. But never mind, never mind, never mind. The war was lost, the treaty signed. There's truth that lives never mind. Your victory was so complete, some among you thought to keep a record of our little lives. The clothes we wore, our spoons, our knives, the games of luck our soldiers played, the stones we cut, the songs we made, our law of peace, which understands a husband leads, a wife commands. And all of this, expressions of the sweet indifference some call love, the high indifference some call fate. But we had names more intimate, names so deep and names so true. Their blood to me, their dust to you. There is no need that this survive. There's truth that lives and truth that dies. Never mind, never mind. I live the life I left behind. There's truth that lives and truth that dies. I don't know which, so never mind. Could not kill the way you kill. I could not hate. I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind. Never mind, never mind. I live the life I left behind. Full. I live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. Not caught across the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised. Ihr hört die Sendung Pressing im Bermudafunk auf den Antennenfrequenzen 89,6 oder 105,4 MHz in der Erstausstrahlung am 2. Februar. Mit einem Beitrag zu Sahur, einem erinnerungskulturellen Projekt mit jungen Fußballfans aus der Metropolregion Rhein-Neckar und dem Kraichgau. Gesprächspartner sind Maximilian von Schöler von Zentropa, Jutta Stier, alte Synagoge Steinsfurt e.V. und Carsten Lindwurm, Fanbetreuer der TSG Hoffenheim. Ja, bei der TSG Hoffenheim spielen ja zwei israelische, also zwei Spieler mit israelischen Wurzeln. Einmal Elmkis und Dabur. Der eine auch Jude und der andere, glaube ich, auch Muslim. Da sieht man eigentlich auch so, ja, die Vielfältigkeit, die Israel zu bieten hat. Und wie geht die Mannschaft damit um? Oder wie werden sie gesehen? Boah, das ist in der Tat was ich gar nicht so ohne weiteres beantworten kann, weil ich da auch nicht nah genug dran bin. Also ich glaube, dass sie da sehr vorurteilsfrei rangehen, einfach weil, sage ich jetzt mal, die Mannschaft an sich sehr, sehr, sehr vielfältig ist. Also, sage ich jetzt mal, mit unterschiedlichsten Herkünften, sowohl aus Europa, Afrika und so weiter und so fort. Ganz verschiedene, unterschiedliche ethnische Gruppen. Deswegen glaube ich auch, dass das gerade in der Mannschaft wie der TSG Hoffenheim, aber auch in vielen anderen großartig gar kein Thema ist. Ich weiß, dass Eli auf jeden Fall mit Munas durchaus einen sehr, sehr freundschaftlichen und guten Kontakt hat. Jetzt ist er ja sogar schon wieder ausgeliehen, ist aktuell ja in Den Haag. Und also ich glaube, dass das innerhalb der Mannschaft keine Rolle spielt und auch dadurch, sage ich jetzt mal, wie das Selbstbild der TSG Hoffenheim ist, wie das sozusagen auch in den Akademien auch schon gelebt wird und sage ich jetzt mal auch da, ja, viel passiert ist, was die Begleitung von jungen Profis, jungen angehenden Profis anbelangt mit den Nachwuchsleistungszentren, wo, sage ich jetzt mal, auch nicht nur in die Profikarriere der Spieler investiert wird, sondern schon auch versucht wird, dass den jungen Spielerinnen und Spielern was mit an die Hand gegeben wird, glaube ich, dass das in der Tat gar kein Thema oder gar keine Relevanz ist, sondern eher vielleicht dann genau durch sowas wie das Projekt Zachor vielleicht mal in irgendeiner Form diskutiert wird. So, hey, das ist ja, Ila, da hast du ja einen Film gemacht, den habe ich ja gesehen, und dass dann eventuell vielleicht auch innerhalb der Kabine mal eine Debatte darüber entsteht oder, sage ich jetzt mal, ein Austausch darüber, wer war denn jetzt Menachem und wer war dann vielleicht Fred und wie steht es im Zusammenhang und was hat die TSG mit dazu? Also das ist ja das, was im besten Fall passiert, auch an anderer Stelle beispielsweise in der Mannschaft. Aber ansonsten glaube ich, dass das sehr vorurteilsfrei gelebt wird, ohne es jetzt klar zu belegen, weil ich dann einfach auch das, was, sage ich jetzt mal, wirklich auch Mannschaft betrifft, nicht nah genug dran bin. Und also da muss man ja wirklich Teil der Mannschaft sein, um das wirklich dann auch beurteilen zu können. Ja, Zachor, du hast es schon angesprochen. Ich meine, ein ganz wichtiges Filmprojekt. Ja, wie seht ihr den Film, der ja auch Namensgeber des Projekts war, eingebettet in dieses Projekt? Willst du, Jutta? Oder soll ich? Ja, kann ich gern auch sagen, ja. Gerne. Also ich denke, ich sehe, dass der Film ist sicher Ausgangspunkt und Mittelpunkt, das würde ich beides mal sagen, weil es natürlich das Medium ist, das uns erstmal zusammenbringt, einfach mal auch in diese Situation einzusteigen, auch für die jungen Menschen, von denen wir ja hoffen, dass viele daran teilnehmen, und gleichzeitig dann auch diese Fragestellungen, die sie haben ans Judentum, aus diesem Film heraus wieder beantworten können. Also da gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Also geht es ja nicht nur um Holocaust, sondern es geht ja wirklich ums Judentum als Ganzes, wo man eigentlich wirklich an vielen Stellen auf was zurückgreifen kann. Ja, ein positiver Gruppenbezug. Ja, dann würde ich vielleicht nochmal eine Frage an Carsten Lindwurm stellen. Ja, es gibt aber auch diesen negativen Gruppenbezug, den man oftmals erlebt, so in Fankurven, bei rechten Fans, wenn die geoutet werden oder so. Dann kommt oftmals ja die Floskel, dass sie in erster Linie Fans sind und dass Politik im Stadion nichts zu suchen hat. Ich denke, den Ausspruch kennst du, und wie kann man dem jetzt aus Sicht des Fanprojekts entgegenwirken? Also ich selber bin ja bei der Fanbetreuung. Vom Fanprojekt ist ja die Kollegin, die Corinna, die, glaube ich, auch den Erstkontakt mit dir hatte. Ich selber bin ja bei der Fanbetreuung. Aber trotzdem ist es natürlich was, was uns auch viel begegnet und was natürlich auch nicht der Realität entspricht, weil natürlich gerade Fußballfans hochpolitisch sind in all ihren Themen. Ich meine, engagieren sich ja auch insbesondere in fanpolitischen Themen, und nur weil etwas fanpolitisch ist, ist es ja deswegen trotzdem politisch und wird deswegen ja sozusagen eigentlich eher dann häufig genutzt, um genau solche Diskussionen, die vermeintlich nicht ihre Meinung sind, natürlich auch ein Stück weit abzutun, klein zu tun. Und das ist natürlich schon ein Ansatz, wo wir tätig werden wollen, indem wir genau Vielfältigkeit anbieten, indem wir Fanprojekte in den Kurven haben und sage ich jetzt mal auch Fanbetreuung, die, sage ich mal, durch solche Projekte auch einfach ein guter Referenzpunkt sind, um zu sehen, was bedeutet Fankultur auch oder was kann Fankultur auch sein oder warum sollte sich Erinnerungsarbeit und Fankultur ausschließen oder einfach, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit geben, vielfältiges Neues kennenzulernen, um dann womöglich über den Tellerrand hinauszuschauen oder um, sage ich jetzt mal, einfach auch Vielfalt zuzulassen, indem sozusagen andere Gruppen sich vielleicht genau durch diese Themen angesprochen fühlen und sagen, ey, für uns geht es aber gut einher, sage ich jetzt mal, gerade indem man vielleicht sich fanpolitischen Themen, aber auch bildungspolitischen Themen nähert, indem man sich mit der Geschichte auseinandersetzt, beispielsweise indem man guckt, gab es früher Juden, die bei uns im Verein gespielt haben und dann ausgeschlossen wurden und sich dann genauso diesen Themen nähert. Aber dass dieses Thema grundsätzlich da ist und eher, sage ich jetzt mal, auch von rechten Gruppierungen genutzt wird, ist zweifelsfrei so und auch so genutzt werden möchte, um vermeintliche Diskussionen auch abzuwürgen, ist zweifelsfrei so. Und aber ist auf jeden Fall, muss man klar sagen, dass es nicht der Realität entspricht, weil eine Kurve ist, sage ich jetzt mal, ja auch ein klarer Raum, der auch agiert. Und auch dort gibt es Aushandlungsprozesse. Und Aushandlungsprozesse ist ja der Ursprung von Politik. Und insofern heißt es nicht, dass das immer zu aller Zufriedenheit läuft. Also das ist ja auch vollkommen klar. Und Fußball ist natürlich schon auch etwas, wo, sage ich jetzt mal, Gewalt immer auch eine Rolle gespielt wird und die wird natürlich dann auch manchmal Mittel zum Zweck und da muss man auch vorsichtig sein und dann ist es natürlich auch der Punkt, wo man bestmöglich hingucken wird, aber wofür ich mich auch grundsätzlich immer für einsetze und auch mir das wichtig ist zu sagen, ist auch, eine Kurve ist kein rechtsfreier Raum, auch wenn es von vielen immer so propagiert wird, auch wenn, sage ich jetzt mal, vermeintliche Gruppierungen Dinge tun, die im Stadion nicht legitim oder in dem Fall auch verboten oder illegal sind, macht es eine Kurve nicht automatisch zu einem rechtsfreien Raum. Also nur weil man vielleicht vermeintliche Straftäter nicht überführen kann oder sonstiges. Also das ist mir in dem Punkt immer wichtig, weil das ja viele dann so als Totschlagargument benutzen. Ja, man kann ja sowieso nichts machen. Das stimmt nicht. Und die Fanarbeit zeigt es über die letzten 20, 30 Jahre, dass was gehen kann und dass sich auch Dinge in eine Richtung bewegen können und dass sich auch Dinge in eine gute und in auch in eine schlechte Richtung bewegen können. Und das hat, finde ich, immer viel mit Referenzpunkten zu tun. Und das kann eine Fanbetreuung sein, das kann ein Fanprojekt sein, das kann ein solches Projekt sein. Das kann auch mal, weil vielleicht auch zum Erinnerungstag zurück, das können auch mal plakative Aktionen sein. Ich bin auch grundsätzlich immer natürlich dafür, dass es nachhaltige Projekte gibt, die sozusagen auch einen Mehrwert haben, weil sie, sage ich jetzt mal, direkt mit den Menschen, mit den Fans und wie auch immer im Zusammenhang stehen. Aber trotzdem sind auch plakative Aktionen durchaus auch wichtig, um mit der geballten Aufmerksamkeit, die halt vielleicht ein solcher Club auch hat, mit der Strahlkraft auch nochmal mehr auf ein gewisses Thema natürlich vielleicht auch mal hinzuweisen und es mehr Leute dann auch mitbekommen und sich dann darüber dann ihre Meinung auch wieder bilden. Ja, gerade Banner habe ich selbst im Stadion der TSG Hoffenheim immer recht gute Aktionen gesehen. Von kritischen Fans, da wird als mal Banner zitiert. Ich weiß gar nicht, das liegt, glaube ich, auch schon länger zurück, wo die Freiburger als Fotzen Freiburg bezeichnet wurden. Wie wird dann sowas konkret thematisiert? Darf ich da vielleicht mal was dazu sagen, als jemand, der in der Kurve steht und sich da auch noch ganz gut erinnern kann, als dieses Banner aufgetaucht ist. Genau das passiert, was der Carsten eben auch formuliert hat. Da hat es innerhalb der Kurve auch heftige Diskussionen gegeben und auch viele, die sofort angefangen haben zu pfeifen und gesagt, Banner runter. Also das war nicht nur eine Diskussion, die von außen her gekommen ist, sondern die ja auch in der Kurve stattgefunden hat. Ich finde auch, dass die Kurve immer so einheitlich gesehen wird. Aber die Kurve ist auch bei der TSG Hoffenheim sowas von vielfältig, sowohl generationsmäßig wie auch von mir aus auch politisch orientiert oder auch im Verhalten drin. Und das ist, denke ich, auch noch etwas, was mir zum Beispiel bei uns in der Kurve immer noch sehr gut gefällt, dass wir innerhalb der Kurve, falls es da solche, sage ich jetzt mal, auch Dinge gibt, die viele nicht gefällt, auch wirklich sofort darauf reagiert wird und heftig diskutiert wird. Ja, also das mit Freiburg ist schon sehr lange her. Also wir sind ja schon lange nicht mehr in der Kurve gewesen, so dass ich schon gar nicht mehr richtig weiß. Ich kann mich noch erinnern, auch in der letzten Saison hat es mal einen Banner gegeben. Ich glaube, das hat das Fernsehen noch nicht mal aufgenommen, weil das sofort wieder weg war. Weil nämlich die daneben und dahinten oder davor stehenden uns gelesen haben, es sofort weggenommen haben. Also ich denke, es gibt auch eine regulierende Fankultur oder Fankurvenkultur, muss ich ja korrekt sagen. Und das wird manchmal auch echt unterschätzt, was nämlich da auch politisch abläuft. Ja, ja, also ich glaube, da ist auch ganz wichtig, also da ist, glaube ich, auch jede Kurve in der Tat anders. Ich weiß nicht, wie du dich beim Waldhof auskennst, will auch gar nicht über den Waldhof grundsätzlich sprechen. Sag ich jetzt mal, und es soll auch gar kein Vergleich sein, weil ich will über den Waldhof nicht sprechen, sondern auch in Dresden ist es wieder anders und sage ich jetzt mal, natürlich hat es mit Sicherheit einen anderen Stellenwert, ob eine relevante Ultragruppierung einen Banner hochwirft, einen Banner hochhält oder sage ich jetzt mal, ob Einzelpersonen einen Banner hochhalten. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Beispiel, dieses Banner, weil es so ein bisschen auch die Entwicklung so ein bisschen zeigt, weil ich würde nicht grundsätzlich ausschließen, dass nicht so ein Banner auch wieder möglich wäre. Also, weil ich glaube, so weit sind wir auch noch nicht, sage ich jetzt mal, das muss man auch grundsätzlich immer sagen, weil ich glaube, dass wir ein antisemitisches oder ein klarer rechtsradikales Banner sehen würden. Das würde ich im Moment zumindest fast ausschließen, beziehungsweise würde mich wirklich sehr, sehr überraschen, aber dass es grundsätzlich, sage ich jetzt mal, noch Banner gibt, die vielleicht in Richtung Sexismus, Homophobie oder auch Antiziganismus gehen, würde ich sagen, das lässt sich in der momentanen Diskussion noch nicht ausschließen und auch in dem, was Gemengelage, was wir gesamtpolitisch im Moment auch haben. Und dann ist es aber trotzdem wichtig, das, was Jutta sagt, wie reagiert die Kurve, wie reagieren Einzelleute darauf, dann ist es trotzdem auch wichtig, wie reagiert man als Club. Und natürlich kann man dann mit der Keule kommen und sagen, wir gehen mit der Keule drauf. Oder wer steht dahinter? Wie ticken die Leute wirklich? Haben sie sich anständig Gedanken darüber gemacht, was sie da machen oder nicht? Und ist es auch eine Gruppe, sage ich jetzt mal, wo ein Gesprächsangebot auch ganz klar Sinn macht, weil sie vielleicht von der Altersstruktur einfach auch, sage ich jetzt mal, noch anders zu bewerten sind? Also sage ich jetzt mal, so ein entscheidender Punkt ist, finde ich, immer, reden wir mit Leuten, geht es um Leute, die ein geschlossenes rechtes Weltbild haben, dann brauche ich keine Diskussion mehr eingehen, sondern dann muss ich andere Punkte ansetzen. Dann ist es vielleicht auch ein polizeiliches Thema, weil es vielleicht eine klar rechtsradikale Äußerung war oder sage ich jetzt mal, sind es eher Leute, wo wir einen Arbeitsauftrag sehen, sowohl als Fanbetreuer oder natürlich auch als Fanprojekt und dann geht es natürlich darum, die Diskussion auch zu suchen und die Auseinandersetzung auch zu suchen und dann bestmöglich natürlich, dass es bei dem nächsten Spiel nicht hängt, wie es dann da der Fall war und das ist dann auf jeden Fall als eine positive Entwicklung zu sehen. Aber sage ich jetzt mal, dass wir beim Stadion von einem diskriminierungsfreien Raum sprechen würden, soweit würde ich auch nicht gehen. Vor allem, ich versuche es dann auch immer mal, mich auch auf die Haupttribüne zu setzen oder auch auf andere Tribünen, einfach um auch mal zu gucken, wie ist denn hier so die Stimmung. Und auch da fallen ja natürlich schon auch manchmal noch Sprüche, die grenzwertig sind oder die klar sexistisch, homophob oder auch, sage ich jetzt mal, anti-ziganistisch zu verstehen sind. Und deswegen, das wäre auf jeden Fall der nächste Step, da ein klares Verständnis zu schaffen und zu sehen, ey, wir können auch trotz aller Rivalität, die zum Fußball gehört und die man sich, glaube ich, der Fußball auch nicht nehmen sollte, also sage ich jetzt mal, man muss die Kurve, glaube ich, auch nicht grundsätzlich als den Vorstoß des guten Geschmacks sehen. Also das ist auch nicht der Ziel einer Fankurve und da sollte es, denke ich, auch nicht hingehen. Aber über die Entwicklung sollte man sich auf jeden Fall unterhalten und zumindest versuchen, die Leute an einen Tisch zu bringen. In den Farben getrennt, aber ja, von der politischen Botschaft vereint. Ich glaube, da sind wir jetzt auch schon wieder beim Projekt. Es soll ja nicht auf die TSG Hoffenheim beschränkt bleiben, sondern auch, wie schon kurz angedeutet, auch andere Fußballvereine einbeziehen. Ja, unbedingt. Also wir haben keinen Fokus auf keinen Verein. Es geht um die Leute, die es erreichen soll, sozusagen, und um die Jugendlichen, und die können Fans von allen möglichen Vereinen sein. Es geht darum, dass sie was aus dem Projekt mitnehmen, was sie dann in ihre Fanstruktur reintragen. Wir sprechen natürlich, oder der Projektfokus ist auf Jugendliche aus der Metropolregion und im Kraichgau, aber es geht um Fußballfans, und wenn da jemand dabei ist, auch der sich ein bisschen weiter im Fußball engagiert, dann ist der genauso willkommen bei uns. Und wir freuen uns über einen aktiven Teilnehmer, wie jemand, der ja die vielen Vereine in der Region unterstützt. Und uns ist es ganz wichtig, eben ja einfach viele Akteure zu bekommen, Und einfach auch eine heterogene Gruppe. Deswegen haben wir bei unserer Auftaktveranstaltung morgen auch ein sehr breites Spektrum an Organisationen eingeladen und freuen uns da auch sehr drauf, dass wir ein gutes Feedback bekommen haben und sind zuversichtlich, dass wir über diese, sagen wir mal, Netzwerk, Partner, Multiplikatoren eben auch einfach eine gute, interessierte, aktive Gruppe an jungen Leuten, an jungen Fußballfans finden. Ja, Maximilian von Schröder, willst du noch ein bisschen was über die weiteren Schritte? Morgen ist dann, am 27. Januar ist dann Kick-Off zunächst mal vom Projekt. Und willst du dann noch ein paar weitere Schritte vorwegnehmen? Die Hörer von Pressing? Ja, wie gesagt, wir haben morgen unsere Kickoff-Veranstaltung und wir werden dann im Nachzug dieser Veranstaltung eben mit den Leuten, die teilgenommen haben und auch mit denen, die wir vielleicht noch zusätzlich erreichen, in Kontakt bleiben, werden das Projekt weiter bewerben und eben mit diesen Partnern dann eben versuchen, Jugendliche anzusprechen. Es wird eine offizielle Ausschreibung geben, die im März veröffentlicht wird, über die sich Jugendliche anmelden können. Das wird auf einer Projektplattform stattfinden, auf einer sozusagen Zachor-Projekt-Webseite, die wir morgen kurz vorstellen werden, die dann hoffentlich innerhalb der nächsten Wochen auch online geht. Da werden wir eben die Ausschreibung veröffentlichen. Dann können sich Jugendliche bei uns anmelden und das Workshop-Programm soll inshallah beginnen nach Ostern. Es wird dann eine Reihe von Workshops geben, die von unseren Kollegen vom Büro für Erinnerungskultur aus Babenhausen und der Agentur für jüdische Kultur durchgeführt werden, aus Mannheim. Die werden dann im Zeitraum Mai bis Juli werden die stattfinden. Und Genau, und dann werden wir die Jugendlichen eben auch weiterhin begleiten. Wir werden für sie da sein, wenn sie Fragen haben. Wir haben mit Jutta und mit Michael Heitz eben auch und eben mit Zentropa auch sozusagen eine historische Begleitung. Wir können eben Materialien zur Verfügung stellen. Wir können helfen bei der Suche nach Geschichten. Wir können helfen generell zur Geschichte des Judentums in der Region. Und wir wollen eben nah dran sein an unseren Teilnehmern und werden dann zum Gedenktag an die Deportation der badischen Juden am 22. Oktober diesen Jahres eine Abschlussveranstaltung haben, in der eben die Projektergebnisse auch öffentlichkeitswirksam vorgestellt werden. Das wird höchstwahrscheinlich in Hoffenheim stattfinden, aber da sind wir alle sozusagen mit so einem genauen Orts- und Zeitangaben momentan noch ein bisschen vorsichtig, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Und ja, aber das ist so der grobe Fahrplan. Also das Projekt, die aktive Projektumsetzung wird eben von, sagen wir mal, Ostern bis Herbst stattfinden. Und wir sind zuversichtlich, dass wir mit einer Gruppe von etwa 30 Jugendlichen arbeiten können. Das ist so unser angepeiltes Ziel. Ja, dann hoffen wir auf gute Nachhaltigkeit und ja, besten Dank für, dass ihr die Zeit gefunden habt, für Pressing die Fragen zu beantworten. Ja, besten Dank, Carsten Lindwurm, Jutta Stier und Maximilian von Schöler. Danke dir, Michael. Ja, danke dir, Michael. Herz zu meinen Füßen und über mir das Land. Unten, wo die Teufel wohnen, geb ich dir die Hand. Ein Beben in der Mitte und ein Kreisel vor den Augen. Ein ganzes Herr an Schritten, die mein Verstand einstauben. Geschnitztes Leben aus einem Block morschem Holz. Es bricht bei jedem Schlag dagegen ein Stück davon heraus. Nur ein bisschen bleibt übrig, du verreibst es in der Hand. Doch die Liebe bleibt unendlich, du stellst dich wieder. Das war die Februar-Sendung von Pressing mit einem Gespräch mit Maximilian von Schöler von Zentropa, Jutta Stier, alte Synagoge Steinsfurt e.V. und Carsten Lindwurm, Fanbetreuer der TSG Hoffenheim. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann hören wir uns wieder am ersten Dienstag im März. Da senden wir dann am 2.3. auch wieder ab 20 Uhr. Ja, tschüss, macht's gut und bleibt zu Hause und gesund. Peace of mind.